Was Machiavelli uns heute noch zu sagen hat. Niccolò Machiavelli, 1469 bis 1527, hatte über viele Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen dem Fürstentum Florenz gedient und die Umwälzungen Italiens durch den Kampf der italienischen Staaten untereinander sowie die Eroberungszüge der Spanier, der Deutschen und der Franzosen erlebt. In »Der Fürst«, 1513 geschrieben, 1532 posthum publiziert, beschreibt Machiavelli die Techniken des Machtgewinns und des Machterhalts und befasst sich dabei auch mit Entstehung und Lenkung der öffentlichen Meinung. Seine Analyse ist in knapper, klarer Sprache gehalten. Er untermauert sie mit vielen Beispielen aus der damaligen Zeitgeschichte Italiens und aus der römischen und griechischen Antike. Durch die Knappheit seiner Sprache und die Klarheit seiner Schlüsse, ferner durch den weitgehenden Verzicht auf moralische Bewertung, wirkt das Buch heute erschreckend. Zynisch ist es jedoch nicht. Die Beispiele sind zeitgebunden. Zumindest in Europa geht es heute bei den Staatsgeschäften nicht mehr so ausschließlich oder vorwiegend um Krieg, Mord und Verrat. Umso deutlicher wird aber, dass die Mechaniken der Macht heute wie damals im Wesentlichen unverändert sind. Sie verändern lediglich ihre historisch gebundene Ausdrucksform. Grundsätzlich ebenfalls unverändert sind die dort beschriebenen menschlichen Verhaltensweisen. Auch ein Renaissancefürst konnte eine stabile Herrschaft nur entfalten, wenn er beim Volk und bei den Großen seines Fürstentums zwar gefürchtet, aber nicht verhasst war. Er musste also öffentliche Meinung sowohl beeinflussen als auch bei seinen Handlungen berücksichtigen. Und das setzte bei einem klugen Fürsten auch der Gewalt Grenzen. Zitat: Denn auch wenn man über das mächtigste Heer verfügt, bedarf man der Gunst der Einwohner, um in ein Land einzudringen. Zitat Ende. Bei der Anwendung von Gewalt muss man die menschliche Rachsucht berücksichtigen. Zitat: Denn es ist wohl festzustellen, dass Menschen entweder gütlich behandelt oder vernichtet werden müssen. Wegen geringer Unbill rächen sie sich, wegen großer Vermögen wagen sie es nicht. Jede Unbill muss also so zugefügt werden, dass man keine Rache zu befürchten hat. Zitat Ende. Dort aber, wo man nicht die persönlichen Rachegefühle der Menschen geweckt hat, kann man auf ihre Vergesslichkeit zählen. Woraus sich ergibt, so Machiavelli, dass der, welcher einen Staat an sich reißen will, alle notwendigen Gewalttaten vorher bedenken und sie auf einen Schlag ausführen soll, um nicht jeden Tag wieder anfangen zu müssen. Ist alles auf einmal abgetan, so beruhigen sich die Menschen und man kann sie durch Wohltaten gewinnen. Für die heutige Politik in der Demokratie wurde daraus das Motto: Grausamkeiten muss man am Anfang der Legislaturperiode begehen. Mit Reformen, die in Besitzstände eingriffen, musste man aber schon vor 500 Jahren vorsichtig sein. Machiavelli warnt: Dabei ist zu bemerken, dass nichts größere Schwierigkeiten in der Ausführung bietet und von zweifelhafterem Erfolg ist, als sich zum Haupt einer neuen Staatsordnung zu machen. Denn der Neuordner hat alle die zu Feinden, die sich in der alten Ordnung wohlbefinden, und laue Mitstreiter bei denen, welche bei der neuen Ordnung zu gewinnen hoffen. Daher haben alle bewaffneten Propheten den Sieg davon getragen, die unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen. Denn zu dem oben genannten kommt noch der Wankelmut des Volkes, welches sich leicht etwas einreden lässt, aber schwer dabei festzuhalten ist. Schon vor 500 Jahren war die öffentliche Meinung wankelmütig, launenhaft und änderte sich schnell. Deshalb warnt Machiavelli, es sei unmöglich, nur mit Güte zu herrschen. Zitat: Ein Mensch, der in allen Dingen nur das Gute will, muss unter so vielen, die das Schlechte tun, notwendig zugrunde gehen. Daher muss ein Fürst, der sich behaupten will, imstande sein, schlecht zu handeln, wenn die Notwendigkeit es erfordert. Zitat Ende. Deshalb kann Herrschaft nicht allein auf der Liebe des Volkes, heute würde man sagen, auf Popularität aufgebaut werden. Vielmehr braucht sie Autorität. Machiavelli nennt es Furcht. Zitat: Da aber beides schwer zu vereinen ist, so ist es weit sicherer, gefürchtet als geliebt zu werden, sobald nur eines von beiden möglich ist. Zitat Ende. Von den Ansichten und Urteilen der Regierten hat Machiavelli keine hohe Meinung. Zitat: Denn man kann von den Menschen insgemein sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, falsch, feig in Gefahren und gewinnsüchtig sind. Nichtsdestoweniger muss der Fürst sich derart gefürchtet machen, dass er, wenn er auch keine Liebe erwirbt, doch auch nicht verhasst wird. Denn gefürchtet und nicht gehasst zu werden, ist wohl vereinbar. Vor allem vergreife er sich nicht an der Habe seiner Untertanen, denn die Menschen verschmerzen leichter den Tod des Vaters als den Verlust des Erbteils. Zitat Ende. Die Menschen sind vor allem auf den eigenen Vorteil bedacht und von daher kann auch die öffentliche Meinung gesteuert werden. Zitat: Denn solange man den Menschen Gut und Ehre nicht raubt, sind sie zufrieden und man hat nur den Ehrgeiz einiger weniger zu bekämpfen, der sich auf mancherlei Art leicht im Zaum halten lässt. Zitat Ende. Die öffentliche Meinung ist kurzfristig orientiert. Zitat: Den Menschen bedeutet die Gegenwart viel mehr als die Vergangenheit. Und befinden sie sich in der Gegenwart wohl, so genießen sie sie und verlangen nichts anderes. Ja, sie nehmen in jeder Weise für den Fürsten Partei, wenn er im Übrigen nur sich selbst treu bleibt. Zitat Ende. Weder auf den Verstand noch auf die Moral der meisten Menschen kann man wirklich vertrauen. Zitat: Denn es gibt drei Arten von Köpfen. Der eine erkennt alles von selbst, der zweite nur, wenn es ihm von anderen gezeigt wird, der dritte sieht nichts ein, weder von selbst noch durch die Darlegungen anderer. Der erste ist hervorragend, der zweite gut, der dritte nichts nütze. Zitat Ende. So muss sich der Fürst zwar gute Berater und Minister suchen, darf sich aber von ihnen nicht abhängig machen, denn, Zitat, die Menschen sind immer schlecht, wenn die Notwendigkeit sie nicht gut macht. Ich schließe also, dass gute Ratschläge, von wem sie auch immer kommen mögen, aus der Klugheit des Fürsten entspringen müssen und nicht die Klugheit des Fürsten aus guten Ratschlägen. Zitat Ende. Zudem ist die öffentliche Meinung leicht zu manipulieren. Wichtiger als das tatsächliche Handeln des Fürsten ist der Anschein, den er erweckt. Zitat: Fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig und ehrlich zu scheinen, ist nützlich. Alles, was man von ihm sieht und hört, muss Mitleid, Treue, Menschlichkeit, Redlichkeit und Frömmigkeit ausstrahlen. Und nichts ist nötiger als der Schein dieser letzten Tugend. Denn sehen können alle, fühlen aber wenige. Denn der Pöbel hält es stets mit dem Schein und dem Ausgang einer Sache, und die Welt ist voller Pöbel. Die wenigen Klügeren kommen aber nur zur Geltung, wenn die große Menge nicht weiß, woran sie sich halten soll. Zitat Ende. Und hier streifen wir bereits den Tugendterror. Öffentliche Machtausübung und die Einforderung der Loyalität der Regierten kamen auch schon vor 500 Jahren nicht ohne kräftige Heuchelei aus. Wem stehen bei der eben zitierten Textpassage nicht die öffentlichen Kirchgänge der führenden Politiker in den USA und die Darbietung ihres vorbildlichen Familienlebens vor Augen? Der frühe Tugendterror. Tocqueville zur Demokratie in Amerika. Aus der Beobachtung der noch jungen Demokratie in den Vereinigten Staaten stammt die wohl bis heute tiefgründigste und scharfsinnigste Analyse des Verhältnisses von Mehrheitsherrschaft, Gleichheit und Meinungsfreiheit. Der junge Jurist Alexis de Tocqueville war 1831 zusammen mit einem Freund von der französischen Regierung in die USA geschickt worden, um dort das Rechtssystem und den Strafvollzug zu studieren. Tocqueville bereiste das Land ein Jahr lang. Ergebnis war nicht nur die in Auftrag gegebene Studie, sondern vor allem sein Werk über die Demokratie in Amerika, das 1835 und 1840 in zwei Teilen erschien. Er beschäftigt sich darin intensiv damit, wie in den USA die Herrschaft der Mehrheit mit dem Schutz der bei verschiedenen Gegenständen jeweils anders abgegrenzten Minderheit vereinbart wird, wie man die Willkür der Mehrheit durch unterschiedliche Vorkehrungen wie Dezentralisierung, Unabhängigkeit der Gerichte, Pressefreiheit etc. einschränken kann und wie das Spannungsverhältnis zwischen Mehrheitsherrschaft und individueller Freiheit aufgelöst werden kann. Er zeigt, dass die Grundidee der Mehrheitsherrschaft auf dem Gedanken der Gleichheit aller Menschen beruht. Und er setzt sich immer wieder mit dem Problem auseinander, dass die Ideologie, wonach die Wahrheit bei der Mehrheit liegt, die Freiheit des Denkens einschränken und gefährden kann. Zitat: Die sittliche Herrschaft der Mehrheit gründet sich teilweise auf den Gedanken, dass in vielen Menschen mehr Einsicht und Weisheit beisammen seien als in einem allein, in der Vielzahl der Gesetzgeber mehr als in einer Auslese. Es ist die Gleichheitslehre, die auf den Geist übertragen wird. Zitat Ende. Das erläutert er an zahlreichen Beispielen aus dem amerikanischen Alltag, den sozialen Gewohnheiten und dem Geistesleben. Das Denken Tocquevilles ist vielfältig, die Fülle seiner Beobachtungen intensiv, seine Faszination durch die damals noch in der Welt einmalige amerikanische Demokratie groß. Auch da, wo er Skeptiker ist, lässt er sich nicht vereinnahmen. Aber er zeigt konkret, dass die Meinungsherrschaft einer im Demokratieprinzip ruhenden Gleichheitsideologie die Freiheit des Denkens und die Freiheit der Meinungen, letztlich die geistige Liberalität in einer Gesellschaft, empfindlich einschränken kann. Er bringt dazu anschauliche, ganz unnachahmliche Formulierungen, wenn er das Geistesklima im Amerika um 1830 wie folgt charakterisiert: Ich kenne kein Land, in dem im Allgemeinen weniger geistige Unabhängigkeit und weniger wahre Freiheit herrscht als in Amerika. Die Mehrheit umspannt in Amerika das Denken mit einem erschreckenden Ring. Innerhalb dieser Begrenzungen ist der Schriftsteller frei, aber wehe ihm, wenn er ihn durchbricht. Zwar hat er kein Ketzergericht zu fürchten, aber er ist allen möglichen Verdrießlichkeiten und täglichen Verfolgungen ausgesetzt. Die politische Laufbahn ist ihm verschlossen. Er hat die alleinige Macht beleidigt, die sie ihm zu öffnen vermöchte. Man verweigert ihm alles, selbst den Ruhm. Ehe er seine Ansichten veröffentlichte, glaubt er, Anhänger zu haben. Er meint, keine mehr zu haben, seit er sich allen zu erkennen gab. Denn seine Tadler reden laut und die Gleichgesinnten, aber nicht gleich tapferen wie er, schweigen und entfernen sich. Er gibt nach, er erliegt schließlich der täglich erneuerten Mühe, versinkt wieder in Schweigen, als empfände er Gewissensbisse, weil er die Wahrheit gesagt hat. Man ersetze in diesem Text den Begriff Mehrheit durch Mehrheit der Medien. Und es könnte eine Beschreibung aus dem zeitgenössischen Deutschland sein, jedoch von einer Radikalität und Bestimmtheit, wie ich sie bislang nicht gewagt habe. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings. Heute ist nicht mehr die Meinung der Mehrheit des Volkes entscheidend, so irrig oder so richtig sie sein mag. Entscheidend soll vielmehr die Meinung der Mehrheit in der Medienklasse sein. Diese möchte gerne festlegen, was das Volk richtigerweise denken sollte, und sie zögert nicht, das Volk zu zensieren, wenn es mehrheitlich das Falsche denkt. Das hat sich in Deutschland sehr gut eingespielt. Alexis de Tocqueville hatte die Hoffnung, dass die freie Presse der mit dem Mehrheitsprinzip verbundenen Verengung der geistigen Freiheit begegnen könne. Man muss stattdessen feststellen, dass sie diese Verengung in Deutschland eher befördert und auf die Spitze treibt. An die Stelle der körperlichen Gewalt tritt eine Seelendiktatur. Zitat: Ketten und Henker sind die groben Werkzeuge, die einst die Tyrannei verwandte. Heutzutage hat die Kultur selbst den Despotismus vervollkommnet, der doch scheinbar nichts mehr zu lernen hatte. Sie übergeht den Körper und zielt gleich auf die Seele. Der Herrscher sagt nicht mehr, entweder du denkst wie ich oder du bist des Todes. Er sagt, du bist frei, nicht so zu denken wie ich. Du behältst dein Leben, deinen Besitz, alles. Aber von dem Tage an bist du unter uns ein Fremdling. Du behältst deine Vorrechte in der bürgerlichen Gesellschaft, aber sie nützen dir nichts mehr. Denn bewirbst du dich um die Stimme deiner Mitbürger, so werden sie dir diese nicht geben. Und begehrst du bloß ihre Achtung, so werden sie tun, als ob sie dir auch diese verweigerten. Du bleibst unter den Menschen, aber du büßest deine Ansprüche auf Menschlichkeit ein. Näherst du dich deinen Mitmenschen, werden sie dich wie ein unreines Wesen fliehen. Und selbst die an deine Unschuld glauben, werden dich verlassen, denn auch sie würden gemieden. Ziehe hin in Frieden, ich lasse dir das Leben. Es wird aber schlimmer für dich sein als der Tod. Zitat Ende. Tocqueville beschreibt den Pranger als Instrument der öffentlichen Meinung, den Versuch der Entehrung und Isolierung des Gebrandmarkten. Zur Psychoanalyse des Tabus. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hatte ich als junger Mann viel Sigmund Freud gelesen. Das entsprach damals dem Zeitgeist, zumal es ja von Sigmund Freud zu Erich Fromm oder Wilhelm Reich nicht weit war. Später verwarf ich zwar die Psychoanalyse als wissenschaftliche Methode, schätzte aber weiter Freud als genauen Beobachter von Mensch und Gesellschaft. Ich erinnerte mich an sein Buch »Totem und Tabu«, eine Sammlung von Aufsätzen aus den Jahren 1912 und 1913, und las es erneut. Vieles darin ist zeitgebunden und wohl auch in ethnologischer Hinsicht wissenschaftlich überholt. Aber die grundlegende Analyse zur gesellschaftlichen Funktion und Wirkungsweise des Tabus scheint mir aktueller denn je und die Erklärungskraft bezogen auf die heutige Situation sehr groß. Das beginnt schon mit der Definition. Zitat: Tabu ist ein polynesisches Wort. Es heißt uns einerseits heilig, geweiht, andererseits unheilig, gefährlich, verboten, unrein. Die Tabuverbote entbehren jeder Begründung. Sie sind unbekannter Herkunft. Für uns unverständlich erscheinen sie jenen selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft stehen. Zitat Ende. Das Wesen des Tabus besteht also darin, dass es für den, der ihm unterliegt, rational nicht hinterfragbar ist. Seine innere Wahrheit hat einen quasi-religiösen Charakter und einen moralgleichen, axiomatischen Status. So stellt Freud ganz folgerichtig fest, Zitat: Das Tabu ist seiner psychologischen Natur nach nichts anderes als der kategorische Imperativ Kants, der zwangsartig wirken soll und jede bewusste Motivierung ablehnt. Zitat Ende. Sigmund Freud vergleicht das Tabu mit einer Zwangsneurose, und es wäre interessant, viele Tabuisierungen in der heutigen Gesellschaft unter diesem Aspekt zu analysieren. Zitat: Die Ähnlichkeit des Tabu mit der Zwangskrankheit mag eine rein äußerliche sein. Eine Übereinstimmung der Zwangsverbote bei den Nervösen mit dem Tabu besteht nun darin, dass diese Verbote ebenso unmotiviert und in ihrer Herkunft rätselhaft sind. Sie sind irgendeinmal aufgetreten und müssen nun infolge einer unbezwingbaren Angst gehalten werden. Eine äußere Strafandrohung ist überflüssig, weil eine innere Sicherheit, ein Gewissen besteht, die Übertretung werde zu einem unerträglichen Unheil führen. Zitat Ende. Er beschreibt die Ähnlichkeit zwischen Tabu und Zwangsneurose wie folgt. Resümieren wir nun, in welchen Punkten sich die Übereinstimmung der Tabugebräuche mit den Symptomen der Zwangsneurose am deutlichsten äußert. Erstens, in der Unmotiviertheit der Gebote. Zweitens, in ihrer Befestigung durch eine innere Nötigung. Drittens, in ihrer Verschiebung und der Ansteckungsgefahr durch das Verbotene. Viertens, in der Verursachung von zeremoniösen Handlungen, Geboten, die von den Verboten ausgehen.